in Freiheit leben, deinen Kindern eine Zukunft geben. Lieber als geknechtet voller Angst zu leben, du musst dich entscheiden, es ist an der Zeit. Endlich dagegen wehrt, wann gibt es wieder Hoffnung, wäre das verkehrt? Nicht immer nur kriechen, geh aufrecht durchs Leben, zieh nicht immer den Schwanz ein und sag endlich, was du fühlst. Heute der Wahrheit, wir sind gegen das System. Worte der Wahrheit, wir wollen nicht untergehen. Worte der Wahrheit, gegen das System. Ich sage dir, wie es ist, kannst du mich verstehen? Sie haben dich in der Hand und du merkst es nicht mal, ob bei der Bank oder beim Einkauf. Schon bist du drauf, es kontrolliert. Deine Daten sind käuflich, hast du's noch nicht kapiert? Worte der Wahrheit, wir sind gegen das System. Worte der Wahrheit, wir wollen nicht untergehen. Worte der Wahrheit, gegen das System. Ich sage dir, wie es ist, kannst du mich verstehen? Worte der Wahrheit, wir sind gegen das System. Worte der Wahrheit, wir wollen nicht untergehen. Worte der Wahrheit, gegen das System. Ich sage dir, wie es ist, kannst du mich verstehen? Du kannst vielleicht die Zukunft deiner Kinder ändern, besser als zu sein und im Sessel die Zeit zu verschwenden. Worte der Wahrheit, wir sind gegen das System. Worte der Wahrheit, wir wollen nicht untergehen. Worte der Wahrheit, gegen das System. Ich sage dir, wie es ist, kannst du mich verstehen?